Meine Schwester geht auf den Strich in Heilbronn, hat in der Schule nie gelernt, das hat sie nun davon. Und mein Bruder stürzt sich in Polheim vom Balkon, denn das Schülerradio ist wirklich strong. Denn die spielen dort die drei Lenöre, manchmal auch die Fischerchöre oder auch den Judas Preist oder wie der Spacko heißt. Manchmal spielen sie Peter Schilling, dirigiert von Helmut Rilling. Spielen sie ab und zu auch Bach, meistens jedoch schlicht nur Krach. Polheim! Oh, oh, oh, oh, Polheim! Da will doch keiner hin! Da kann dann auch nix kommen von, kommen von, kommen von, kommen von Polheim! Oh, oh, oh, oh, Polheim! Da will doch keiner hin! Da kann dann auch nix kommen von, kommen von, kommen von, wow, Polheim! Oh, oh, oh, oh, Polheim! Da will doch keiner hin! Da kann dann auch nix kommen von, kommen von, kommen von, kommen von, Polheim! Oh, oh, oh, oh, Polheim! Da will doch keiner hin! Da kann dann auch nichts kommen von, kommen von.